Ich glaube, dies eine Beispiel wird genügen, um zu zeigen, wie in der Gesamteinstellung hoffnungslos entartet und sekundär verirrt unser gesamtes wirtschaftliches Denken unseligen Theoretikern anheimgegeben war und ist, die von der Druckerschwärze herkommend, niemals mit eigenen Augen und unvoreingefassten Denken an das Wirtschaftliche herantraten und treten und demnach wie die Lokomotive auf der Strecke des Schienenstranges unbarmherzig gezwungen sind, vorgezeichnete Gleise und Richtungen einzuschlagen, so niemals imstande, als Fußwanderer ins Freie, von keinen vorgezeichneten Bahnen durchzogenem Gelände zu gelangen. So werden wir uns denn mit völliger Bewusstheit von allen bisherigen international Antiökonomie abwenden, unbekümmert um das, was die Weisen aller Länder und Zeiten, namentlich aber von Zion, gedacht haben mögen, das Wirtschaftliche selber beaugenscheinigen und begutachten, was die heute herrschenden Gesetzmäßigkeiten für Zwecke verfolgen, für Ziele erreichen und ob sie demnach als unumstößlich gültige Gesetze für das uns einzig und allein bekümmernde einer arischen Wirtschaftsordnung zu gelten haben. Da aber werden wir zu folgenden erschütternden Resultate gelangen. Die gesamte arische Menschheit der ganzen Erde war allen Wirtschaftlichen gegenüber seit jeher so denkunfähig, so passiv, so ahnungslos, dass es den beweglichen Geistern allüberall seit Aufkommen der Maschine und des heutigen Geldwesens gelungen ist, die ihrem Geiste genehmen Geld- und Handelsmethoden einzuführen, die mit eherner Notwendigkeit zum Ziele der Vernichtung des arischen Menschentums führten und führen mussten. Die Erklärung aber für dies scheinbar so rätselhafte ist einfach genug. Da nämlich nicht so sehr die Warenerzeugung als vielmehr die Warenverteilung eigenartige und festzustellende Regeln und Gesetzmäßigkeiten entwickelt, so haben die primären Geister eben den primären Tätigkeiten hingegeben, sich niemals aktiv mit diesen Dingen des sekundär beweglichen Geistes beschäftigt und alles hierauf Bezügliche als ihnen fremd und gleichgültig jenen Geistern überantwortet. So dachten denn die primären Geister niemals über Wirtschaftliches nach, indes diejenigen, die darüber dachten, sekundär gewordene Büchermenschen waren, soweit nicht einfach die sekundär beweglichen jüdischen Geister, die ihnen gemäßen Gesetze statuierten, es den Sekundären überlassend, da, wo sie vorausschritten und postulierten, blindlings nachzutreten und nachzubeten. Und dass die darüber nachdenken, nicht primär sind, während die, so primär sind, nicht darüber nachdenken, ist die einfache Formel zur Erklärung des Unheils, das über die arische Welt hereingebrochen ist. Während aber der arische Mensch so instinktverlassen war und blieb, nicht zu begreifen, dass das unbeachtete und unkontrollierte Anwachsen der Macht der beweglichen Methoden zu seiner Vernichtung hinführen musste, war sich das Judentum seines Weltzieles vollkommen bewusst und drang demnach regelnd, das heißt verwirrend, auch in eigenste arische Bereiche vor, wohlwissend, dass seine Herrschaft sich nur auf den Trümmern arischer Staaten und über den strukturlos gewordenen arischen Geistern werde erheben können. So drang denn der jüdische Geist in alles: Erziehung, Jurisprudenz, Medizin, Staatshaushalt, Wissenschaft und Kunst, derart vor und ein, dass der immer passiver und ohnmächtiger werdende Mensch des nicht mehr fassenden Geistes fassungslos verdrängt, völliger Mechanisierung und Entlebendigung verfiel. Wie anders aber ließe sich die ungeheuerliche Instinktlosigkeit erklären, dass, wenn schon nicht die Aufteilung eines wahren Erzeugungsbetriebes an und für sich, so doch das unaufhörliche Auf und Nieder, das Spiel mit diesen zu Papieren gewordenen Anteilen auf den Börsen den primären Menschen aus seiner Verschlafenheit und Gleichgültigkeit erwachen ließ? Wie war es möglich, dass dem Menschen fassenden Geistes nicht auf den ersten Blick klar war, dass es ein Unding, ein Wahnwitz sei, dass ein ungeheuerlicher Schwindel dahinter stecken müsse, wenn einerseits eine Fabrik etwa friedlich und unbekümmert arbeitete und Waren erzeugte, so dass der Reingewinn des Betriebes sich erst am Jahresende mit dem Abschluss der Bilanz ergeben konnte, während andererseits im ganzen Jahre der Stand der Aktien, auf die das Unternehmen aufgeteilt war, ununterbrochen wechseln konnte, dank Gerüchten und Manövern, die mit dem Betriebe selbst nicht das Geringste zu tun hatten. Wahrlich, wenn man die Stumpfheit und Verblödung bedenkt, mit der die arische Menschheit den Wahnwitz solcher als wirtschaftliche Gesetze maskierten Gaunereien hat über sich ergehen lassen, ohne zu sehen, dass hier eine gut organisierte Gaunerbande arische Traumglotzkugeln dazu verwertete, an ihrem toten Blicke vorbei sich der gesamten wirtschaftlichen Güter der Erde zu bemächtigen, versteht man das ungeheure jüdische Überlegenheitsgefühl, die Zuversicht und das felsenfeste Vertrauen auf den Sieg des Gottes dieses dazu auserwählten Volkes, sich die vom Arier erschaffene Welt restlos zu verschaffen. Und wo blieb die angeborene Rechtschaffenheit, da der Arier es für möglich, für richtig, für gesetzlich halten konnte, dass einer reich werden konnte und durfte, indem er Betriebsanteile an- und verkaufte, von denen er nichts anderes wusste als die Gerüchte über Güte und schlechten Stand? Dass dies kein ehrliches wirtschaftliches Leben sein konnte, dass hier ja nur die eine geschlossen vorgehende Schafrusse der Eingeweihten einzig und allein immer und überall Gewinner und Sieger bleiben musste, indes die Uneingeweihten entweder nur durch Zufall oder aber die Gnade der Eingeweihten gewinnen können, dies nicht erfasst zu haben, ist Ursache und Strafe zugleich für eine schläfrige, ja ertötete Sittlichkeit, deren entrüstetes Aufwallen nicht ohne weitere Überlegung den ganzen Wahnwitz als solchen abwies und zusammenschlug. Und gestraft, mit Recht gestraft wird der Arier für seine Fassungslosigkeit nicht minder wie für seine erbärmliche sittliche Gleichgültigkeit und Verkommenheit all dem Wirtschaftshöllenbräugel gegenüber.